Iphigenie allein. Wem die Himmlischen viel Verwirrung zugedacht haben, wem sie den erschütternden, schnellen Wechsel von Freude und Schmerz bereiten, dem geben sie kein höher Geschenk als einen ruhigen Freund. Segnet unseren Pylades und sein Vorhaben. Er hat mich vom Bruder losgerissen, den staunte ich immerfort an, hielt ihn in meinen Armen und dachte an keine Gefahr. Jetzt gehen sie listig, ihren Anschlag auszuführen nach der See, wo das Schiff mit den treuen Gefährten an irgendeiner Felsenbucht aufs Zeichen lauert und haben mir in den Mund gegeben, was ich sagen soll, wenn der König sendet, das Opfer zu beschleunigen. Ich muss mich leiten lassen wie ein Kind, denn ich habe nicht gelernt, hinterhaltig zu sein. Noch einem etwas abzulisten. Oh weh, der Lüge. Wer sie heimlich schmiedet, den ängstet sie. Und wie ein versagender Pfeil kehrt sie, losgedruckt, verwundend, auf den Schützen zurück. Auch fürchte ich immer für meinen Bruder, dass ihn die Furien, wenn er aus dem heiligen Hain hervortritt, gewaltsam anfallen und unsere Rettung vereiteln. Den Arger sehe ich kommen. Oh, dürfte ich ihm sagen, was mir am Herzen liegt. Im Namen des Königs soll ich dir, Priesterin, Beschleunigung des Opfers gebieten. Es ist an mir zu gehorchen, doch hat ein unvermutet Hindernis sich in den Weg gestellt. Was ist's, das dem Befehl des Königs hindern kann? Der Zufall, über den wir keine Meister sind. So sagt mir's an, dass ich's ihm schnell vermelde, denn er beschloss bei sich der beiden Tod. Die Götter haben ihn noch nicht beschlossen. Der älteste dieser Männer ist ein verwünschtes Haupt, um einer Blutschuld willen von Furien verfolgt und in des Wahnsinns verabscheute Bande gefesselt. Durch seine Gegenwart und das im Heiligtum, das böse Übel ihn ergriff, sind wir verunreinigt. Der Göttinbild muss mit geheimer Weihe am Meer von mir und meinen Jungfrauen erst entsühnt und unser Heiligtum gereinigt werden. Das sagt dem König, und dass er so lange das Heer in Schranken halte und niemand aus dem Lager sich in unsere Grenzen wage. Solch seltenen Fall soll auch der König wissen. Und du hast auf den Rat des Treuen nicht geachtet? Was ich vermochte, habe ich gern getan. Noch wär es Zeit, den Sinn zu ändern. Das steht nun einmal nicht in unserer Macht. Du hältst unmöglich, was dir Mühe kostet. Und du hältst möglich, was dein Wunsch dir möglich macht. Um deinetwillen und unseretwillen wünsch ich es. Dir sei für deine gute Meinung Dank. Willst du denn alles so gelassen wagen? Ich habe es in der Götterhand gelegt. Sie pflegen Menschen menschlich zu erretten. Auf ihren Fingerzeig kommt alles an. Ich sage dir, es liegt in deiner Hand. Des Königs aufgebrachter Sinn ist es allein, der diesen fremden bittern Tod bereitet. Das Heer ist lang entwöhnt der harten Opfer, und mancher von uns bisher an fremde Ufer verschlagen hat, freundliche Aufnahme hohen Wert dem Vaterlande verkündigt. Zwar sind nicht viele geneigt zu nachbarlicher Freundschaft, doch viele ehren's wieder als dein Wort. Denn vom Himmel gekommen, achten sie dich und vertrauen, dass dir der Götterwille bekannt ist. Erschüttere meine Seele nicht, da du sie nicht bewegen kannst. Solange es Zeit ist, soll man keine Mühe schonen. Du machst dir Mühe und mir vergebene Schmerzen. Die Schmerzen sind, die ich erregen möchte. Der Widerwille wird durch sie nicht getilgt. Gibt eine schöne Seele für Wohltat Widerwille? Ja, wenn für Wohltat mehr als Dank verlangt wird. Hat Thoas mich durch seine Wohltat erkaufen wollen, weiß ich ihm keinen Dank. Wer keine Neigung fühlt, ist an Entschuldigungen reich. Dem König will ich deine Worte bringen, denn es ist freundlich, dass er von dem heiligen Werk, eh es begangen wird, die Nachricht habe. Und könntest du indes in deiner Seele alles wiederholen, was zu seinem Vorteil, sein ganz Betragen zu dir spricht, von deiner Ankunft an, bis diesen Tag. Sehr zu ungelegener Zeit hat dieser Mann meine Seele mit gefälligen Worten angegriffen. Wie die hereinströmende Flut das Ufer weiterdeckt und die Felsen überspült, die im Sande liegen, so kam die unerwartete Freude. Und das rasche Glück über mich, in lebendigem Traum trat ich die Wolken. Das Unmögliche hielt ich mit Händen gefasst. Jetzt hat dieser Mann meine Gedanken auf das Vergangene geleitet und mich durch seine Gegenwart wieder erinnert, dass ich auch Menschen hier verlasse. Und seine Freundlichkeit macht mir den Betrug doppelt verhasst. Ruhig, meine Seele! Was beginnst du zu schwanken? Doppelte Sorgen wenden sich hierhin und dahin und machen zweifelhaft, ob das gut ist, was du vorhast. Pylades erscheint. Welche Nachricht von meinem Bruder? Die beste und schönste. Von hier begleitet ich ihn, gestehe ich, mit einiger Sorge, denn ich traute den Unterirdischen nicht und fürchtete auf des Gestades ungeweihtem Boden ihren Hinterhalt. Aber Orest ging, die Seele frei, wie ich ihn nie gesehen, immer unserer Errettung nachdenkend vorwärts. Was habt ihr beschlossen? Auf dem Vorgebirge zündet er ein Feuer an, das Zeichen unseren langharrenden Freunden zur See. Wenn sie nicht aufmerken oder vorübergefahren sind, dann wäre neue Sorge. Jetzt ist nur diese. Und wenn sie's merken und landen in der bestimmten Bucht, kommt er zurück und holt uns ab. Wir nehmen still das Bild der Göttin mit und stechen rudernd nach der vielgeliebten Küste. Hast du dem König die Worte sagen lassen? Ich habe. Und Arkas verlangte der seltenen Entsühnung Feier, dem König erst zu melden. Weh uns! Hast du dich nicht ins Priesterrecht gehüllt? Als eine Hülle hab ich's nie gebraucht. So wirst du, reine Seele, uns verderben. Warum verließ ich dich? Du warst nicht gegenwärtig genug, dem Unerwarteten durch gewandte List zu entgehen. Gefährlicher zieht sich's zusammen, doch unverzagt. Erwarte du des Königs Wort. Jetzt würde jede Eile Verdacht erwecken. Und dann steh fest! Denn solche Weihung anzuordnen gehört der Priesterin und nicht dem König. So schaff uns Luft, dass, wenn die Freunde glücklich landen, wir ohne Aufschub mit dem Bild der Göttin entfliehen. Gutes prophezeit uns Apoll, denn ehe wir die Bedingung erfüllen, dass wir die Schwester ihm nach Delphos bringen, erfüllt sich das Versprechen schon. Orest ist frei. Mit dem Befreiten, o, führt uns günstige Winde hinüber nach dem lang gewünschten Hafen. Lebendig wird Mykene. Und du, o Heilige, wendest durch deine unbescholtene Gegenwart den Segen auf Atreus Haus zurück. O, eine köstliche Gabe ist des Freundes tröstliche Rede, doch zieht mir noch eine Bänglichkeit vor der Seele vorüber. Den König, der mich gastfreundlich aufnahm, beraub ich und betrüg ich. Den beraubst du, der deinen Bruder zu schlachten gebot. Die gültigste Entschuldigung hast du. Vor andern wohl, doch mich beruhigt sie nicht. Ganz unbefleckt ist nur die Seele ruhig. So hast du sie im Tempel wohl erhalten. Vor Menschen ist das Halbbefleckte rein. So wunderbar ist dies Geschlecht gebildet und verknüpft, dass weder mit sich selbst noch anderen irgendeiner ganz reine Rechnung führen kann. Fast überredest du mich zu deiner Meinung. Mich wundert, dass es Überredung noch bedarf. Dem Bruder, dich zu retten, ist nur ein Weg. Fragt sich's, ob wir ihn gehen? Ein kleiner Zauder hält mich noch zurück. Das Unrecht, das ich meinem Wirt tue. Vergebens sträubst du dich gegen die Notwendigkeit. Weiß jedermann zurück aus diesem Hain. Die geheimnisvolle Entsühnung ist ein gültiger Vorwand. Und fragt irgendeiner nach uns, so kannst du sagen, dass wir im Tempel wohl verwahrt sind. In den Tiefen des alten Waldes gehe ich Oresten halben Wegs entgegen, ob er irgend mein Bedarf. Vorsichtig will ich wiederkehren und vernehmen, was weiter geschehen ist. Bedenke, dass hier außer dir niemand gebietet und brauchst. Du hältst das Schicksal aller noch in Händen. Dass nicht aus Weichlichkeit es dir entschlüpfe. Folgen muss ich ihm, denn der meinigen große Gefahr sehe ich vor Augen. Doch will mir's bange werden über mein eigen Schicksal. Vergebens hofft ich. Still verwahrt von meiner Göttin, den alten Fluch von unserem Haus ausklingen zu lassen und durch Gebet und Reinheit die Olympia zu versöhnen. Kaum wird mir in Armen mein Bruder geheilt. Kaum naht ein Schiff, ein lang erflehtes, mich an die Stätte der lebenden Vaterwelt zu leiten, wird mir ein Doppeltlaster von der Taubennot geboten. Das heilige, mir anvertraute Schutzbild dieses Ufers wegzurauben und den König zu hintergehen. Wenn ich mit Betrug und Raub beginne, wie will ich Segen bringen? Und wo will ich enden? Es sangen die Parzen ein grausend Lied, als Tantal fiel vom goldenen Stuhl. Ich hörte es oft. In meiner Jugend sang's eine Amme uns Kindern vor. Es fürchte die Götter, das Menschengeschlecht. Sie haben Macht und brauchen sie, wie's ihnen gefällt. Der fürchte sie mehr, den sie erheben. Auf schroffen Klippen stehen ihre Stühle um den goldenen Tisch. Erhebt sich ein Zwist, so stürzt der Gast unwiederbringlich ins Reich der Nacht. Und ohne Gericht liegt er gebunden in der Finsternis. Sie aber lassen sich's ewig wohl sein am goldenen Tisch. Von ganzen Geschlechtern wenden sie weg ihr segnend Aug. So sangen die Alten. Und Tantal horcht in seiner Höhle, denkt seine Kinder und seine Enkel und schüttelt das Haupt.